Die Sektion Jugend und Studenten des Nördlichen Komitees für die Erfüllung der gemeinsamen Erklärung vom 15. Juni, die Direktion Jugend und Studenten des Südlichen Komitees für die Erfüllung der gemeinsamen Erklärung vom 15. Juni und das Vorbereitungskomitee des Ausschusses Jugend und Studenten vom Auslandskomitee für die Erfüllung der gemeinsamen Erklärung vom 15. Juni veröffentlichten am 3. November eine gemeinsame Resolution mit folgendem gekürzten Inhalt. Seit dem historischen antijapanischen Aufstand der koreanischen Jugend und Schüler in Gwangju gegen die barbarische Kolonialherrschaft der japanischen Imperialisten und gegen die grausame Demütigung und Beleidigung der koreanischen Schülerinnen durch sie sind 87 Jahre vergangen. Der Gwangjuer Aufstand der Schüler war eine Explosion des lang gehegten Grolls und Zorns gegen den japanischen Imperialismus, der nach der rechtswidrigen Eroberung Koreas die böse Kolonialherrschaft ausübte und dem koreanischen Volk allerlei Unglück und Katastrophe zufügte. Er war auch ein gerechter patriotischer Kampf der koreanischen Jugend und Schüler für die Wiedererlangung der Freiheit, Unabhängigkeit und nationalen Würde. Japan, das im vergangenen Jahrhundert durch über 40-jährige Kolonialherrschaft der koreanischen Nation unermessliches Unglück und Leid auferlegte, will sich bis heute gar nicht für seine Verbrechen in der Vergangenheit entschuldigen, sondern verfälscht und ignoriert darüber hinaus unverschämterweise seine Aggressionsgeschichte und beleidigt somit die koreanische Nation. Es offenbart sogar seine Absicht zur Aneignung der koreanischen Insel Dok, beschleunigt die Wiederbelebung des Militarismus und die Machenschaften zur erneuten Invasion, verstärkt die politische Verfolgung und Unterdrückung der Koreaner in Japan und verhindert heimtückisch die Wiedervereinigung Koreas, den großen Wunsch der Koreaner. Die proamerikanischen landesverräterischen Taten der wiedervereinigungsfeindlichen Kräfte, die Vergangenheitsverbrechen Japans außer Acht zu lassen und den japanischen Reaktionären den Weg zur erneuten Invasion zu öffnen, erregen bei den koreanischen Jugendlichen und Studenten im In- und Ausland große Wut. Die koreanischen Jugendlichen und Studenten werden unbeirrt dafür kämpfen, von Japan für seine Aggression gegen ihr Land und für seine Verbrechen gegen sie Entschuldigung und Entschädigung zu bekommen. Sie werden die Verfälschung der Geschichte durch Japan, seine Absicht zur Aneignung der Insel Dok, seine Machenschaften zur Wiederbelebung des Militarismus und zur erneuten Invasion entschieden zurückweisen und die Repressalien der japanischen Reaktionäre gegen die Japan-Koreaner entschlossen vereiteln. Es gilt, unter dem Banner der nationalen Souveränität und des großen Zusammenschlusses der Nation, die patriotische Bewegung für Frieden und selbstständige Wiedervereinigung Koreas energischer denn je zu entfalten. Die Jugend und Studenten Koreas begrüßen aktiv den Vorschlag zur Veranstaltung des gesamtnationalen Einheitstreffens, der im In- und Ausland mit vollem Entgegenkommen akzeptiert wird, und werden in erster Linie das große Einheitstreffen der koreanischen Jugend unter breiter Teilnahme von Jugend und Studenten im Norden, Süden und Ausland zustande bringen und dadurch an der Spitze eine neue Wende bei der Landeswiedervereinigung einleiten. Dafür werden sie in der zweiten Hälfte des November oder in einer zu vereinbarenden Zeit einen Expertenkontakt der Vertreter der Jugend und Studenten im Norden, Süden und Ausland organisieren und hier alle praktischen Fragen für die Vorantreibung des Treffens besprechen. Alle koreanischen Jugendlichen und Studenten im In- und Ausland sollen das große Einheitstreffen der koreanischen Jugendlichen und Studenten auf jeden Fall zustande bringen und an der heiligen patriotischen Bewegung für Frieden und Wiedervereinigung des Landes wie ein Mann teilnehmen.